Kapitel 2. Motulo irrte durch den Wald, leblos und tot. Sein Kopf war leer, keine Gefühle, keine Gedanken. Das, was er gesehen hatte, wollte er um jeden Preis verdrängen, niemals wieder wissen, niemals wieder sehen, riechen oder hören. Er bereute es sofort, als er sich wieder beim Denken erwischte. Er konnte die Gedanken, die Bilder und vor allem diesen Geruch nicht mehr unterdrücken. Egal wie viele Blockaden er in seinem Geiste aufbaute, sein Unterbewusstsein, seine Seele fand immer wieder einen Weg hindurch. Es war grausam, so grausam, dass er schon nicht mehr leben, einfach aufgeben und sterben wollte. Nichts, nichts wird jetzt wieder wie früher. Das Früher, was eben noch Gegenwart, Realität war, war jetzt nur noch Vergangenheit, nicht mehr existent. Genau wie seine Mutter, seine Schwester, Sera, ihr Bruder und all die anderen. Sie alle waren tot, einfach weg, nicht mehr vorhanden. Und obwohl er noch lebte, war er eigentlich ebenfalls mit dem Dorf gestorben. Der alte Motulo, der ältere Bruder, der angehende Schmied, den gab's jetzt nicht mehr. Das Schicksal hatte aus ihm einen neuen Menschen geschaffen. Einen Menschen, den er selbst nicht kannte. Motulo ging auf die Knie und wieder rannten Tränen die Wangen hinunter. Sein völlig aufgehüllter Geist überschwemmte ihn förmlich mit Bildern der verkohlten Rümpfe, die er noch gefunden hatte und von denen er zwar die Identität nicht kannte, aber die ihm trotzdem zum Übergeben gebracht hatten. Und genau dieses Gefühl stellte sich jetzt auch wieder ein. Sein Herz fing an zu rasen, alles um ihn herum drehte sich und er brach bewusstlos zusammen. Wie lange er bewusstlos war, wusste er selbst nicht. Er hatte die Augen wieder geöffnet und starrte jetzt hoch in die Baumgipfel. Ein wenig ging es ihm schon besser, sein Herz hatte aufgehört so wild zu schlagen. Das Kotzgefühl war auch wieder verschwunden und im Kreise drehen tat sich auch nichts mehr. Die tiefe Wunde seiner Seele hatte aufgehört zu bluten und fing langsam an zu vernarben. Voller Trauer stand er wieder auf. Wohin er jetzt gehen sollte, wusste er selbst nicht. Er wollte dort einfach weg. Dort konnte er nicht mehr leben, aber wohin sollte er gehen? Wo würde man ihn aufnehmen? Motulo merkte, dass er das erste Mal in seinem Leben wirklich alleine war. Obwohl er schon öfters alleine im Wald unterwegs war, aber damals konnte er immer zu seinem Dorf, zu seiner Familie zurückkehren. Schon nach einigen Metern stoppte er ruckartig. Er hörte unverständliche Stimmen nicht weit von ihm, von einem steilen Abhang und als er diesen hinaufgeklettert war, sich dort ins Gras gelegt hatte, konnte er mehrere Personen sehen. Die Luft roch verbrannt und über den Himmel hatte sich eine dunkle Rauchwolke gelegt, stammend von einem brennenden Wrack. Motulo blieb der Atem im Hals stecken, als er bemerkte, dass das brennende Wrack stark an die Form und die Größe des ersten seltsamen Objektes erinnerte. Vielleicht hat das was miteinander zu tun oder ist es genau das Ding, was ich vorhin gesehen habe? Hellhörig versuchte er die Worte der sprechenden Stimmen zu erfassen, aber sie waren einfach zu weit weg. Motulo verstand nur ein Brabbeln. Die zwei sich gegenüberstehenden Männer schienen stark zu streiten. Mehrmals drohte der eine dem anderen mit der Faust. Aus dieser Entfernung sahen sie aber ziemlich gleich aus. Sie trugen die gleichen seltsamen spitzen Hüte und Roben. Lediglich in der Färbung ihrer Klamotten unterschieden sie sich. Das eine war weiß-rot und das andere war statt weiß schwarz-rot. Dann gingen die beiden aufeinander los, schlugen und hauten mit den Holzstäben aufeinander ein. Auf einmal wurde es leuchtend hell. Man konnte kaum noch etwas sehen und Motulo kriegte es mit der Angst zu tun. Als dann auch noch brennende Geschosse durch die Luft rasten und neben ihn einschlugen, drückte er sich tiefer ins nasse Gras und schützte seinen Kopf mit den Händen. Mit einmal wurde es dann wieder ruhiger. Motulo horchte und fand nur Stille. Nachdem er, die Augen wieder offen, das lange Gras ein Stück zur Seite geschoben hatte, konnte er zu dem Geschehen hinüberlutern. Von den beiden Kämpfenden war weit und breit nichts mehr zu sehen. Nur das Wrack qualmte als einziges noch auf der Lichtung. Öfter schaute sich Motulo um, doch er konnte nichts Seltsames erkennen. Gerade stand er vorsichtig, sich immer umschauend auf, ging gerade in Richtung Wrack, da spürte er einen kurzen, aber heftigen Schmerz am Rücken. Sein Reflex zwang ihn dazu, sich umzudrehen, aber nichts war zu sehen. Verwirrt drehte er sich wieder zum Wrack und ging weiter. Der Schmerz war sowieso wieder verklungen. Kurz fiel sein Blick auf das ausgebrannte, an einigen Stellen immer noch qualmende Wrack. Mittlerweile war kaum noch zu erkennen, was es früher einmal darstellte und wofür es einmal gut war. Dann aber blieb sein Blick an einem regungslosen Mann ein paar Meter abseits vom Wrack hängen. Sofort rannte er zu dem bewusstlosen Körper hin, kniete neben ihn nieder, drehte ihn um, damit er auf den Rücken lag und bemerkte dann, dass er anhand der vielen Verletzungen am Torso und Kopf tot sein musste. Blut drang aus einer tief klaffenden Wunde am Kopf und färbte so das graue, kurze Haar rot. Seine feine Robe war zum größten Teil verkohlt und die Haut darunter verbrannt. »Das muss ein schmerzhafter Tod gewesen sein«, sprach Motulo leise vor sich hin. »Das habe ich gar nicht mehr mitbekommen.« Erschrocken schaute er hinunter, aber der Leichnam war mausetot. Verwirrt drehte er sich einige Mal in Kreise, konnte aber niemanden erkennen. »Wer bist du?« fragte der Verwirrte, immer noch suchende Motulo. »Ich bin Shino, ein Großmagier.« »Großmagier? Nie gehört. Wo bist du denn?« »Ich bin in dir, in deinem Kopf.« »Was? Verschwinde da sofort!« schrie Motulo um sich. Immer noch war niemand zu sehen. »Das kann nicht sein!« schrie er entsetzt und rannte schreiend davon. »Wo rennst du denn jetzt hin?« fragte Shino schon ein wenig gereizt. Motulo bekam es nur noch mehr mit der Angst zu tun, rannte immer schneller und schneller. Schnaufend raste er durch den Wald, sprang über umgekippte Baumstämme und kleine Bäche, bis er anhielt. Er konnte nicht mehr, er war einfach ausgelaucht, stützte sich auf seinen Knien ab und verschnaufte es immer. »Hast du dich jetzt abreagiert? Ausdauer besitzt du ja jedenfalls schon einmal.« Nein, verschwinde aus meinem Kopf, du nervst! Ist ja schon gut, schrei ja nicht so rum, es reicht, wenn du denkst. Du musst genau meinen Anweisungen folgen. Und du versprichst mir, dass du mich deine Ruhe lässt? Dachte statt sprach Moto nun. Ja, jetzt folge der Magier von vorhin. Schnell, sonst sind sie weg. Los, immer Richtung Sonne. Befahl ich ihn nur drängend und Moto machte sich auf den Weg. Das kann einfach nicht sein, dachte er wieder einmal und überlegte schon, ob dies nicht einfach nur ein Traum sei, aus dem er gleich aufwache und alles wäre wieder normal. Das ist kein Traum, Moto. Bemerke deine Trauer. Dein Dorf wurde zerstört. Woher kannst du das wissen? Ich höre jeden deiner Gedanken, ganz klar und deutlich, als wenn es meine eigenen wären. Manchmal ist es schwer, meine und deine auseinanderzuhalten. Wieso kann ich denn deine nicht hören? Der Zauber erlaubt es mir. Der Zauber? Ich höre wohl nicht recht. Es ist ein alter und sehr mächtiger Zauber. Mit dem kann man seinen Geist in einen anderen Körper transferieren. Sehr nützlich, die Sache. Du musst doch irgendeine Art von Gerät dazu verwendet haben. Nur meinen Geist, meine ich. Das glaube ich nicht. Glaub, was du willst. Das Wissen, dass Hino seine Gedanken lesen konnte, dass jemand in seinem Kopf war, in seinen Gedanken, gegen den er sich nicht wehren konnte, machte ihn tierische Angst. Und so versuchte er, jeden bewussten Gedanken zu unterbinden, damit Hino sie niemals erraten könne. Lieber versuchte er stattdessen seinen aufgedrückten Auftrag, die Bedingungen seiner Freiheit, auszuführen. Also rannte er wie ein Besessener immer weiter den Fluss entlang, der wärmenden Sonne entgegen. Die Vögel in den hohen Bäumen sangen ihre fröhlichen Lieder. Der Fluss plätscherte langsam vor sich hin und das Keuchen von Motos Lunge störte das friedliche Bild. Einige Minuten später, Moto war schon ziemlich kaputt von vielen Rennen, da unterbrach Hino die Stille in seinem Kopf. Glaub, da vorne sind sie. Kannst du jetzt etwa auch noch durch meine Augen gucken? Natürlich. Meinst du dieses Ding da? Fragte Moto, blieb kurz stehen, um sich ein wenig zu erholen und entfernte sich dann von dem Ufer zur Böschung hin, um dort in Deckung zu gehen. Vor ihm erstreckte sich ein weiter gelber Sandstrand. Nicht weit von ihm entfernt sah man ein längliches, flugzeugähnliches Objekt mit einer glatten, abgerundeten, rotbraunen Oberfläche und goldbraunen Verzierungen. Nach vorne hin flachte sich der Rumpf immer weiter ab, bis er zu einer Spitze zusammenlief. Flügel besaß es aber keine, wie vorne unter einer verdunkelten Fensterscheibe, die wohl zum Cockpit des Fluggerätes gehörte, ragten rechts und links lange, abgestutzte Ansätze eines Flügels, aber ohne Tragflächen hinaus. Am Hinterteil des Schiffes war die als Treppe dienende Luke ausgefahren, über die gerade einer der Magier das Schiff betrat. »Los jetzt, ab ins Hinterteil, da ist der Laderaum«, befahl Hino. Als Moto sich vorsichtig dem Schiff näherte, machte sich ein seltsam fremdes Gefühl in ihm breit. Ein Gefühl der Neugier, gemischt mit Angst, Furcht und Respekt. Nebenbei fraß sich ganz langsam ein Gefühl der Heimatlosigkeit zu ihm durch, welches ihn, nun da er niemals zurückkehren könne, vorantrieb. Er blickte nach vorne in die Zukunft, versuchte die Schatten seiner Vergangenheit abzuwerfen, dass es nur noch Erinnerungen seien, denn im Moment war es für ihn weder real noch Vergangenheit, sondern irgendetwas dazwischen. Erst jetzt merkte Moto, was für ein imposantes Schiff es doch war. Etwas Ähnliches hatte er noch nie gesehen. Vorsichtig berührte er die Außenhülle mit seiner Hand, strich langsam hinüber und merkte, dass es aus Holz bestand. Ein Holz, was er aber noch niemals gesehen hatte. Es war extrem fein gefasert, fast rein und extrem penibel verarbeitet. Verwundert betrachtete er den ganzen Rumpf, nirgendwo konnte er eine Naht erkennen. Es schien, als wenn das ganze Schiff aus einem Stück gefertigt worden war. Das Schiff stand auf Landestelzen, die es so hoch trugen, dass man sich nur leicht bücken musste, um unter durchzugehen. Erstaunt über die Verarbeitungskunst der Erbauung dieses Schiffes, mahnte ihn Hino in seinen Gedanken wieder an und Moto befolgte seinen Befehlen. Was sollte er auch sonst tun? Plötzlich ratterte und knatterte es, ausgehend von den Flügelansätzen, die sich teilten und senkrecht auseinanderzogen, bis sie im rechten Winkel zueinander standen. Dazwischen gespannt ein feines, wabenartiges Tuch, eine Art Segel. Nun, da die Segel weit ausgespannt waren, konnte man auch erkennen, dass sich hinten ebenfalls solche Flügel befanden. Flügel, die das Schiff zum Abheben brachten. Umherschwankend schwebte es einige Zentimeter über dem Boden und Hino drohte ihn schon, mach zu, du Wurm! Ist ja schon gut, sprach er vor sich hin und rannte zum hinteren Teil des Schiffes. Er wollte dort auf die Ladefläche springen und mitfliegen, aber es war schon zu spät. Die Ladefläche war schon zu weit hochgeklappt und das Schiff hob nun auch noch schneller in die Lüfte hinauf. Ein letztes Mal versuchte er es noch, sprang hoch und hielt sich an den aufrecht stehenden Flügel fest. Mehrere Male schwang das Schiff stark hin und her, bewegte sich dann vorwärts und schoss davon. Mutter war mittlerweile durchs Schwanken abgerutscht und auf den Boden gefallen. Hilflos lag er im heißen Sandstrand und beobachtete das immer kleiner werdende Schiff beim Abflug. Er hatte Angst, keine Ahnung, was jetzt geschehen sollte, und machte sich große Sorgen, wie lange Hino noch in seinem Kopf verbleiben würde. Mit diesen Gedanken konnte er sich einfach nicht anfreunden. Er hasste ihn und somit auch Hino dafür, was er ihm angetan hatte. »Du kleiner Wurm, du bist ja zu gar nichts zu gebrauchen und nichtsnutz. Hättest du dich nicht so mit diesem Scheißchef beschäftigt, stattdessen deine Aufgabe erfüllt, hätten wir jetzt nicht dieses Problem. Verschwinde aus meinem Kopf!« schrie er aus sich hinaus. Er konnte es einfach nicht mehr ertragen, es trieb ihn schon fast in den Wahnsinn. »Was muss ich denn noch alles tun, damit du endlich verschwindest? Mich umbringen?« das würde niemandem von uns beiden weiterhelfen. Ach ja? Ich habe nichts mehr, kein Zuhause, keine Familie und keine Freunde. Sag mir, warum sollte ich denn noch leben wollen? Warum? Brüllte er so laut, wie er nur konnte. Er war wütend, sauer, verstand einfach nicht, wie es jemand so weit kommen konnte. Er vermisste seine Schwester, seine Mutter und vor allem Sira, die er heimlich doch geliebt hatte, was er sich jetzt nun endlich eingestehen konnte. Ein extrem dumpfes Dröhnen war plötzlich zu hören. Erst ganz leise, dann immer lauter. Ein großer Schatten spiegelte sich auf der Wasseroberfläche des Sees und als Moto nach oben guckte, sah er wieder eins von diesen seltsamen Flugobjekten. Es hatte die Größe des zweiten Objektes, welches er im Walde schon einmal entdeckt hatte. Der riesige Stahlkoloss sauste durch die Lüfte über Motos Kopf hinweg in Richtung des nun zerstörten Dorfes. Was verdammt nochmal ist das für ein Ding? Ist das auch eins von euch Magiern? Glaube ich nicht. So ein Auto muss größer in unsere Schiffe nicht. So etwas habe ich ja jedenfalls noch nie gesehen. Aber ich denke mal, dass es von den Menschen stammt. Ich bin doch auch ein Mensch und du auch, oder nicht? Eigentlich ja, aber ich meine die Menschen aus den Metropolen. Die haben jede Menge solcher technischen Dinge. Die fahren da richtig ab drauf. Dafür werdet ihr bezahlen, schrie er dem Flugzeug nach. Sein ganzer Zorn, seine ganze Wut, Trauer und Frust verwandelten sich, bündelten sich zu einem einzigen Gefühl. Hass und die dadurch entstehende Sucht nach Rache trieben ihn nun voran. Und er hatte nichts anderes mehr im Sinn, also rannte er dem Flugzeug hinterher in die Richtung des zerstörten Dorfes. Moment mal, was hast du eigentlich vor? Rache! Rache? Also waren das die Technologen, die dein Dorf zerstört haben? Ich denke schon, kurz vor dem großen Knall war ebenfalls so ein Ding am Himmel. Und jetzt willst du jeden einzelnen von ihnen töten, oder wie? Ja, sie haben es nicht anders verdient und jetzt halt endlich deine Klappe! Hino merkte, dass in diesem Zustand wohl kaum gut reden mit Moto war, also entschloss er sich erst einmal Ruhe zu geben.